Kapitel 4 Empfange deine Heilung. Nachdem wir nun ein Fundament des Glaubens gelegt haben, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass der Glaube ohne Werke fruchtlos bleibt. Jakobus 2, Vers 20. Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wenn wir Gottes Wort hören und darüber nachsinnen, entsteht zwar Glaube, aber das schließt nicht automatisch mit ein, dass wir deshalb auch von Gott empfangen. Wir stehen trotz allem noch vor der Entscheidung, wem wir Glauben schenken, dem Wort, den Krankheitssymptomen unseres Körpers, unseren Überlegungen oder den Umständen. Vergiss das nicht. Wir müssen eine Willensentscheidung treffen, zu glauben, denn worauf wir vertrauen, wird letztendlich unser Leben bestimmen. Der Glaube spricht, du kannst Berge versetzen. Siehe Matthäus 17, Vers 20. Dein Körper erwidert, du bist zu schwach. Dein Geist bestätigt, das stimmt. Überlass die ganze Sache doch den anderen. Der Glaube sagt, du vermagst alles durch Jesus Christus. Siehe Philipper 4, Vers 13. Dein Verstand widerspricht, du weißt selbstverständlich, dass du eigentlich gar nichts tun kannst, denn du lebst nicht so vorbildlich wie die anderen. Dein Körper stimmt dem sofort zu, genau. Beruhige dich und setz dich hin. Der Glaube spricht, durch die Wunden Jesu bist du geheilt worden. Siehe Jesaja 53, Vers 5. Dein Körper entgegnet, gibt es vielleicht irgendein spürbares Anzeichen dafür, dass du gesund bist? Und dein Verstand setzt dem noch hinzu, wenn du dich nicht geheilt fühlst, dann bist du es offensichtlich auch nicht. Nun musst du dich entscheiden, ob du dem Wort Gottes, den Krankheitssymptomen oder den Umständen glauben willst. Unsere Aufgabe besteht in einer solchen Situation darin, unseren Verstand und unseren Körper dem Wort Gottes unterzuordnen. Römer 12, Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig zu dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aus Erfahrung weiß ich, dass viele Gläubige darauf warten, von Gott geheilt zu werden. Eines Tages wird der Herr mich heilen. Wie oft habe ich diese Aussage schon gehört? Es ist deshalb so entscheidend zu begreifen, dass Gott uns bereits geheilt hat. 1. Petrus 2, Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit, leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Beachte, dass dieser Vers in der Vergangenheitsform geschrieben ist und von einem Ereignis berichtet, das bereits stattgefunden hat und abgeschlossen ist. Jesus hat den Preis für unsere Sünde bezahlt, doch solange wir diese Tatsache nicht persönlich in Anspruch nehmen, werden wir nicht gerecht. Dasselbe gilt für das Geschenk der Heilung. Wenn wir nicht akzeptieren, dass der Herr ebenso für unsere Heilung ans Kreuz gegangen ist, können wir nicht gesund werden. Oftmals muss ich Menschen Schriftstelle um Schriftstelle auf dem Weg zu ihrer Heilung begleiten, indem ich ihnen schrittweise erläutere, was Jesus für sie getan hat. Auf diese Weise können die meisten von ihnen Heilung empfangen. Doch es gibt immer einige, die trotzdem sagen, ich kann es einfach nicht glauben oder so einfach kann das doch nicht sein. Gott wird niemanden Heilung aufzwingen. Vor einigen Jahren diente ich in einer rumänischen Gemeinde, die viele taube Mitglieder hatte. Weil es in der Stadt eine Schule für Gehörlose gab, waren viele betroffene Studenten aus ganz Rumänien hierher gekommen. So befanden sich eines Tages sowohl teilweise Hörgeschädigte als auch völlig Gehörlose in der Gebetsreihe. Außerdem waren 5 Taubstumme nach vorne gekommen. Als ich an diesem Abend anfing, für die Kranken zu beten, spürte ich eine starke Salbung zur Heilung von Gehörlosen auf mir. Und tatsächlich wurde jeder einzelne von ihnen geheilt. Auch der erste Taubstumme empfing seine Heilung sofort. Nachdem ich noch für einige andere gebetet hatte, kam ich schließlich zu dem zweiten Taubstummen. Ich betete für ihn, doch nichts geschah. Solche Vorfälle ereignen sich von Zeit zu Zeit und ich habe mit den Jahren gelernt, mich dadurch nicht irritieren zu lassen. Ich forderte ihn deshalb auf, sich zu setzen und aufmerksam zu beobachten. wie die anderen geheilt werden. Dadurch beabsichtigte ich, seinen Glauben so weit zu stärken, dass er schließlich selbst Heilung empfangen konnte. Dann betete ich für weitere Personen. Ich kam zu einer taubstummen Frau und auch sie wurde geheilt. Nun rief ich den Mann, der Platz genommen hatte, wieder zu mir. Er fragte die Frau, ob sie nun wieder hören und sprechen könne, und sie bejahte. Daraufhin betete ich noch einmal für ihn, doch wiederum geschah nichts. Ich bat ihn also, sich wieder zu setzen und weiter zuzuschauen. Alle, für die ich danach betete, wurden geheilt, einschließlich der übrigen beiden Taubstummen. Und trotzdem war es diesem Mann nicht möglich, Heilung zu empfangen. Als ich ihn ein viertes Mal aufforderte, Platz zu nehmen, sprach der Herr zu mir: Würde es dich interessieren, warum er nicht geheilt wurde? Ich antwortete: Ja, brennend. Er hat erwartet, dass ich ihm die Heilung quasi auferlege. Ich fragte erstaunt: Wie meinst du das? Daraufhin erklärte mir der Herr: Wenn du jemandem ein Buch schenken möchtest, kannst du es ihm entgegenhalten oder es in einer der vorderen Stuhlreihen in der Gemeinde liegen lassen. Doch wenn die betreffende Person das Buch nicht an sich nimmt, wird es nichts weiter bleiben als ein Angebot. Das Buch wird demjenigen erst dann gehören, wenn er es entgegengenommen hat. Der Herr gab mir ein weiteres Beispiel. Er wies mich darauf hin, dass die Möglichkeit der Errettung für jeden Menschen besteht. Siehe Römer 6, Vers 23. Und doch werden diejenigen, die diese Gabe nicht persönlich annehmen, in die Hölle gehen. Gott zwingt niemanden die Errettung oder seine Verheißungen auf. Er bietet uns die Erfüllung mit dem Heiligen Geist an. Siehe Lukas 11, Vers 13. Doch wenn wir sie nicht empfangen, wird sie uns nichts nützen. Ebenso verhält es sich mit göttlicher Heilung. Wir müssen im Glauben ergreifen, was er für uns bereithält. Nachdem ich dem jungen Mann diese Tatsache dargelegt hatte, ging ihm ein Licht auf, so dass er sich im Glauben ausstreckte und endlich seine Heilung entgegennahm. Glaube ohne Werke bleibt fruchtlos, er ist tot. Siehe Jakobus 2, Vers 17. Wenn ich gesund bin, werde ich glauben. Hast du solche Worte auch schon gehört? Ich bedauere, aber auf diese Weise wird der Glaube nicht wirksam. Gott erweist sich, wenn wir seinem Wort vertrauen. Wir müssen der Schrift Glauben schenken. Erst dann wird Heilung oder das, wofür wir unseren Glauben einsetzen, eine greifbare Realität für uns werden. Ich bin nicht anders als du. Ich habe mit genau denselben Gedanken zu kämpfen wie jeder andere auch. Auch mir schießt es manchmal durch den Kopf, wenn nun aber nichts geschieht. Obwohl ich schon mit Tausenden für Heilung gebetet habe, muss auch ich meinen Glauben einsetzen, wenn ich Heilung brauche, genau wie alle anderen auch. Gottes Wort sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist, dass er fruchtlos bleibt. Das bedeutet, er erzielt keine Resultate. Jakobus 2, Verse 14 und 17. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. An dieser Stelle möchte ich einige Zeugnisse wiedergeben, die verdeutlichen, wovon ich rede. 1990 hielt ich in Kanada eine Versammlung, bei der ein Mann im Rollstuhl nach vorne kam. Wegen seines Krebsleidens hatte man ihm die Rückenmuskulatur operativ entfernen müssen. Obwohl er weder stehen noch gehen konnte, bat ich ihn: Wenn ich für Sie bete, dann versuchen Sie bitte, eine Bewegung zu machen, die Ihnen vorher unmöglich war. Nachdem ich für ihn gebetet hatte, ging ich zur nächsten Person. Dabei hörte ich diesen Mann vor sich hin murmeln: Ich werde jetzt aufstehen. Als ihm jemand dabei helfen wollte, lehnte er ab: Nein, ich muss es selbst tun. Ich beobachtete, wie er sich aus seinem Rollstuhl hochstemmte und schließlich aufstand. Doch er fiel sofort vornüber zu Boden. Wieder wollten ihm einige Geschwister aufhelfen, doch er erlaubte es nicht. Nein, lasst mich in Ruhe, rief er und richtete sich noch einmal auf. Dieses Mal gelang es ihm, aufzustehen und durch das ganze Gebäude zu gehen. Er war geheilt. Auch ich selbst habe des Öfteren erlebt, dass ich keine Veränderung fühlte, nachdem für mich gebetet worden war. Aber ich nahm all meinen Glauben im Vertrauen auf Gottes Wort zusammen und fing an zu gehen. Meistens waren die ersten beiden Schritte noch schmerzhaft, doch wenn ich an diesem Punkt nicht aufgab, erlebte ich jedes Mal eine völlige Heilung. Verstehe mich richtig, ich verleugnete nicht die Tatsache, dass ich krank war oder Schmerzen hatte, aber ich verweigerte der Krankheit und dem Schmerz, meinen Körper zu beeinträchtigen. Auf die folgenden beiden Schriftstellen gründete ich mein Recht, dies zu tun. Psalm 56, Vers 10. Dann werden meine Feinde zurückweichen, wenn ich dich anrufe. Römer 4, Vers 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Sprich zu deinem Problem. Vor Jahren habe ich eine Schriftstelle gelesen, die mein Leben grundlegend verändert hat. Plötzlich konnte ich Erfolge in Bereichen verzeichnen, die mir zuvor aussichtslos erschienen waren. Ich bin überzeugt davon, dass auch dein Gebetsleben eine Änderung erfahren wird, wenn du dir die folgenden Verse zu Herzen nimmst. Und auch du wirst erleben, wie sich deine Wünsche erfüllen. Markus 11, Verse 22 bis 24. Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaube, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubet, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Als ich dies im Urtext studierte, stellte ich fest, dass es in Vers 22 eigentlich nicht heißen sollte, habt Glauben an Gott, sondern habt den Glauben Gottes. In den Versen 23 und 24 wird dann erklärt, welche Art des Glaubens damit gemeint ist. Göttlicher Glaube, der befiehlt, fordert, bittet und empfängt. Die meisten Menschen wenden sich erst an Gott, nachdem sie mit all ihren eigenen Versuchen gescheitert sind und hoffen, dass er ihnen doch noch irgendwie helfen kann. Aber die Bibel sagt, wir sollen Gott an die erste Stelle setzen, dann werden uns seine Verheißungen zuteil werden. Das typische Gebet vieler Christen, die an Krebs erkrankt sind, vor dem finanziellen Ruin stehen oder in einer anderen Krise stecken, verläuft jedoch meistens so. Sie werfen sich weinend, wehklagend, bettelnd und flehend vor dem Herrn nieder und schildern ihm, in welch verzweifelter Lage sie sich befinden. Sie erinnern ihn daran, dass sie sterben oder ihr ganzes Hab und Gut verlieren werden, wenn er nicht schnellstens eingreift. So haben sie ihm den Berg, der sich vor ihnen aufgetürmt hat, detailliert beschrieben. Doch genau so sollen wir uns nicht verhalten. Der Herr hat uns gelehrt, wir sollen uns zu dem Berg begeben und ihm sagen, was er tun soll und wie mächtig unser Gott ist. Wir sollen zu diesem Berg der Krankheit oder des Unheils sprechen und ihm befehlen, sich dem Wort Gottes unterzuordnen, weil Jesus den Preis bezahlt und Gott uns durch den machtvollen Namen Jesus die Autorität gegeben hat, können wir erwarten, dass dieser Problemberg sich vor seinem Wort beugen muss. Matthäus 21, Vers 21. Amen. Wie gesagt, es wäre töricht, die Tatsachen zu verleugnen, wenn du krank bist oder in Schwierigkeiten steckst. Doch du musst dich auf die Seite Gottes stellen und der Krankheit das Recht verweigern, deinen Körper anzugreifen. Verwehre den Problem die Kontrolle über dein Leben. In Römer 4, Vers 17 heißt es, dass Gott dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Befiehl deinem Körper, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Das verheißt, dass du geheilt bist. 1. Petrus 2, Vers 24. Verweigere ihm in Jesu Namen das Recht, krank zu bleiben. Bestimme, wann und wie deine Heilung erfolgen soll. Bevor wir nicht erkennen, dass wir bestimmen, wann und wo und sogar auf welche Weise unsere Heilung erfolgen soll, wird sich nicht viel an unserer Situation ändern. Viele Christen warten darauf, dass der Herr ihnen diese Entscheidung abnimmt. Deshalb möchte ich noch einmal mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass weder Gott, der Vater noch Jesus diese Aufgabe für dich übernehmen wird. Es liegt ganz allein bei dir. Jetzt sagst du vielleicht, aber er ist doch Gott. Ja, das ist richtig. Doch wie gesagt, Gott und Jesus haben bereits alles getan, was zur Vergebung unserer Sünden und zur Heilung unseres Körpers notwendig war. In der Bibel gibt es drei bekannte Beispiele dafür, die aufzeigen, dass wir bestimmen können, wann und auf welche Weise unsere Heilung erfolgen soll. Dazu muss ich erwähnen, dass die Personen in den einzelnen Schriftpassagen Jesus als den Sohn Gottes anerkannten und überzeugt waren, dass er das tun konnte, was er versprach. Der Schlüssel ist: Vertraue auf Gottes Wort. Die ersten beiden befinden sich im selben Textzusammenhang. Matthäus 9, Verse 18 bis 26. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte die Quaste seines Kleides an. Denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er: Geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand, und das Mädchen stand auf. Und das Gerücht hiervon ging aus in jene ganze Gegend. Beachte die Worte des Vaters: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf, so wird sie leben. Vers 18. Er bestimmte, wann und wie seine Tochter zum Leben erweckt werden sollte, in dem Augenblick, in dem Jesus seine Hand auf sie legen würde. Die Frau mit dem Blutfluss sagte sich: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Sie drängte sich durch die Menschenmenge, berührte sein Gewand und wurde gesund. Sie hatte den Zeitpunkt und die Umstände ihrer Heilung bestimmt, in dem Moment, in dem sie sein Kleid berühren würde. Das dritte Beispiel ist der Hauptmann, dem Jesus großen Glauben bestätigte. Lukas 7, Verse 1 bis 10. Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb war und wert war, der war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie inständig und sprachen: Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er liebt unsere Nation, und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht, und ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt, und zu meinem Sklaven: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn, und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. Der Hauptmann glaubte einfach, dass Jesus der war, der er zu sein behauptete, der Sohn Gottes. Er vertraute darauf, dass Jesus Autorität über Krankheit und Gebrechen hatte und dass ein Wort aus seinem Mund genügte, um jede Krankheit in die Knie zu zwingen. Jesus war erstaunt. Er bezeichnete das Vertrauen des Hauptmanns als großen Glauben. Er hatte einfach an Gottes Wort geglaubt. Der Synagogenvorsteher glaubte, dass seine Tochter leben würde, wenn Jesus seine Hand auf sie legte. Und sie lebte. Die Frau mit dem Blutfluss war überzeugt, dass sie gesund würde, wenn sie sein Gewand berührte. Und so geschah es. Der Hauptmann glaubte, dass sein Knecht geheilt würde, wenn Jesus ein Wort sprach, und der Knecht wurde gesund. Jeder dieser drei bestimmte den Zeitpunkt und die Umstände seiner Heilung. Für uns gilt genau dasselbe. Suche dir einen solchen Anhaltspunkt und setze deinen Glauben im richtigen Moment frei. Wenn ich für Menschen bete, bitte ich Sie, den Augenblick als Kontaktpunkt anzunehmen, indem ich meine Hände auf Sie lege. In diesem Moment sollen Sie Ihren Glauben freisetzen und ich verbinde meinen Glauben mit Ihrem. Gemeinsam sind wir dann in der Lage, Ihre Heilung zu empfangen. Denn die Bibel sagt, dass zwei Gläubige das empfangen, worum sie in Übereinstimmung gebetet haben. Natürlich muss unser Gebetsanliegen mit dem Wort Gottes in Einklang stehen. Matthäus 18, Verse 19 bis 20. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in eurer Mitte.